Trotz dieses rauen Einstands in Manhattan erwies Petrosino sich als typischer amerikanischer Einwanderer. Er suchte einen Weg nach oben. Zusammen mit Anthony Maria, einem anderen jungen Italiener, eröffnete er einen Zeitungs- und Schuhputzstand gleich vor 300 Mulberry Street, mitten in dem Viertel, das bald als Little Italy bekannt sein sollte. Zufälligerweise handelte es sich bei der Adresse um das Präsidium des New York Police Department, und wenn Petrosino nicht gerade den Herald oder die World an den Mann brachte, putzte er die Schuhe der Streifenpolizisten in ihren dunkelblauen Wolluniformen mit den glänzenden Goldknöpfen. Manche der Beamten waren nett zu den Jungen, andere beschimpften sie als Dago, als WAP, kurz für Without Papers, oder als Guinea, eine für die Italiener besonders beleidigende Gleichsetzung mit Sklaven, denn der Begriff bezog sich ursprünglich auf die Verschleppten aus dem westafrikanischen Guinea. Die Schmähungen schreckten den Teenager nicht ab. Petrosino war ein strammer Bursche, erinnert sich sein Freund Anthony, und ausgesprochen ehrgeizig. Die meisten Italiener schmissen früh die Schule und suchten sich Arbeit in einem der Textil-Sweatshops, die überall in Little Italy aus dem Boden schossen, sammelten Lumpen oder gingen bei Schrott- oder Straßenhändlern in die Lehre. Joe hielt auf der Schule länger durch als die meisten anderen Einwanderer, obwohl er praktisch in Vollzeit Schuhe putzte. Von der Public School 24, Ecke Bayard und Mulberry, ging er nach der 6. Klasse ab. Nun war Joe einer von tausenden italienischen Jungen, die teilweise barfuß, selbst im eisigen New Yorker Winter, durch die Straßen zogen und riefen, »Schuhe wichsen gefällig?« Fand er einen Kunden, warf er ein altes Stück Teppich für seine Knie auf den Boden, schrubbte mit einer Bürste den Dreck von Arbeiterstiefeln oder den Schnürschuhen der sich um das Präsidium scharenden Anwälte und Journalisten und polierte zum Schluss das Leder mit dem Lappen blank. Mit einem Verdienst von etwa 25 Cent pro Tag befanden Schuhputzer sich am unteren Ende der ökonomischen Nahrungskette des Manhattan der 1870er. Die Arbeit machte den jungen Petrosino mit der rauen Seite des New Yorker Kapitalismus bekannt und mit Tammany Hall, einer politischen Seilschaft, die über Jahrzehnte hinweg die Politik der Stadt kontrollierte. Unter der Ägide dieser irischen Politiker mussten italienische Schuhputzjungen für das Recht bezahlen, an einer bestimmten Ecke zu arbeiten und Polizistenschuhe sogar gratis putzen, als kleinen Bonus sozusagen. Wer sich widersetzte, bekam Besuch von einem irischen Schläger.